Ciao, non voglio dedicare questo concerto a posti come Kukuk o al virus che sono stati chiusi. Erano posti dove cercava di fare l'autogestione, di portare avanti un discorso di cultura alternativa. Qualcosa di diverso dalla merda che ti dà tutti i giorni col commercio. Bei Kukuk heute Abend spielt, denken Sie an den Kukuk, der vor kurzem geräumt worden ist. Denken Sie an den Virus in Milano, ein ähnliches Zentrum, das geräumt worden ist. Und denken Sie, dass wir noch viele, viele solche Zentren brauchen, wo wir unsere Kultur, wo wir unser Leben feiern können.